Kundgabe 1039. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.8.1939. Vermitteln des göttlichen Wortes. Kraft des Wortes. Vermittle den Menschen geistiges Gut und stärke sie im Lebenskampf. Und ich will dein Beginnen segnen. Ich habe seit undenklichen Zeiten diese geistige Aufgabe für dich vorgesehen und vermehre darum dein Wissen, dass die Not der Zeit behoben werde unter den Menschen, deren Seelen sich verlangend mir zuwenden. Doch es reichet die Kraft ihres Glaubens nicht aus, um die Hindernisse zu überwinden, die ihnen entgegengestellt werden. Und so würden sie an diesen zerbrechen und den Glauben an mich verlieren, so ich ihnen nicht die nötige Kraft zugehen lassen möchte. Und dies ist dir zugedacht, denn ihre Herzen sind willig und mein Vaterauge sieht ihre Mängel und Nöte. Und durch die Liebe, die ihnen innewohnt, erwerben sie sich meine Gnade und also meine Hilfe. Ihre Herzen frohlocken, so sie meine Gnade spüren. Ihre Seelen erkennen mich und aller Geist wird lebendig, so ihnen mein Wort zugeht. Eine kurze Zeit noch und es schließet sich der Kreis immer inniger zusammen, der in meinem Namen und für meinen Namen streitet. Und er wird nicht fürchten irdische Macht, sondern mutig und furchtlos eintreten für mein Wort, wider die, die mich verleugnen wollen. Und dann wird auch die Kraft offenbar werden, mit der ich mein Wort belegt habe. Denn es wird hell und klar ein jeder erkennen, dass er für mich streitet. Und er wird nicht fürchten irdische Macht, sondern mutig und furchtlos eintreten für mein Wort, weil er nicht anders kann, als mir dienen mit dem ganzen Einsatz seines Lebens. Und die den Schild des Glaubens vorantragen, sind wahrlich unbesiegbar. Sie kämpfen und streiten mit mir, und ich schütze sie vor jeder Gefahr. Und so sei ein jeder Tag deines Lebens gesegnet, der dich deiner Mission entgegenführt, auf dass nicht eine Stunde ungenützt entflieht und du die Zahl derer, die mich im Herzen tragen, vergrößern hilfst und unsagbarer geistiger Not auf Erden dadurch gesteuert wird. Amen.